Ja, exklusiv. Für die brillentragenden, verpickelten Computernutzer da draußen. Oldschool! Nur für euch. Bereit? Okay. Yeah. Meine Braut kotzt mich an, hat wochenlang ihre Tage. Sie lässt mich nicht ran, weil ich nicht sammle und jage. Doch ich bleib, wo ich bin. Ich halte die Stellung auf der Couch mit ner Pulle. Endspiel auf Sendung. Kein Bock aufs Klo zu gehen, weil ich viel zu drauf bin. Oktoberfest-Style, ich lass einen Fall laufen. Junge, Junge, Junge, wat ne Sauerei. Ich stinke aus dem Maul wie eine Brauerei. Zwei Promille am Lenker, ich lecker durch die Stadt. Ich brauche kein Frühstück, ein Six erreicht und ich bin satt. Die Reifen quietschen, der Tacho schreit. 300 km/h für den Macho-Vibe. Papa ist bei Vorbild, trinkt das erste Bier. Von vier, bist du noch oder bist du schon wieder hier? Scheiß auf Malle, meine Wohnung ist Dosenland. Ich brauch kein Konto, Alter, ich hab Dosenpfand. Ich komm rein, wo ich will, als wär mein Penis ein Hacker. Gib mir Geld und ich rap dir das Wetter. KIZ, Junge, das ist der Shoutout. Wir halten's dreckig, Alter, so wie den Rauchhaus. MTV, Crips, in mein Baumhaus. Ich brauch kein Privatjet, ich steig aus dem Rauch auf. Ich mach den Maul auf, euch bleibt der Atem weg. Ich komm in Club und fick gleich alle Nutten vor der Nase weg. Gleichschützstreit, ja, ja, ja, ja, ja. Und alle mit dabei, ja, ja, ja, ja, ja.